Ein Lösslis des 22. Todestages von Präsident Kim Il-sung schickte das Schweizerische Korea-Komitee, der Vorstandsvorsitzende des Generalfinanzzentrums Italiens, der Vorsitzende der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und die Familie vom gefallenen chinesischen anti-japanischen revolutionären Kämpfer Zhang Weihua an die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae, die Blumenkörbe, die am 7. Juli niedergelegt wurden.